Ansage 9. Sehr geehrte Fahrgäste, das Serviceteam im ICE Wolfgang von Goethe begrüßt Sie auf unserer Fahrt von München nach Frankfurt. Im Bordbistro erwartet Sie jetzt unser Küchenchef zum Mittagessen. Auf der Speisekarte stehen heute Rinderroulade mit Petersilienkartoffeln sowie kräftige Suppen und frische Salate.